Schau auf ihn, schau auf ihn, schau auf Jesus. Schau auf Jesus, halte den Fokus weiter auf Jesus. Bleib drauf, bleib drauf. Halte den Fokus auf Jesus. Jesus, Jesus, weißt du, es geht um die Hauptsache. Es geht um die Hauptsache. Nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache. Jesus Christus, Haupt, das Haupt, die Hauptperson. Es dreht sich alles um Jesus. Jesus Christus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Jesus Christus, schau auf ihn, schau auf ihn, schau auf ihn. Halte den Fokus fest auf ihn. Weißt du, je näher er kommt, je wichtiger ist es, dass wir auf ihn schauen. Auf ihn, nur auf ihn, weißt du, dass wir uns nicht ablenken lassen. Nicht ablenken lassen, dass wir voll auf der Spur von Jesus sind. Voll auf der Spur von Jesus. Alles dreht sich um ihn. Er ist das Haupt, weißt du, unser Haupt. Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, Jesus Christus, unser Leben, das Haupt, das Haupt. Weißt du, in Offenbarung 19, Vers 13, sah Johannes dieses weiße Pferd, darauf saß der Treue und Wahrhaftige. Der Treue und Wahrhaftige, seine Kleidung war voller Blut. Sein Name lautet das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Weißt du, Jesus Christus ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und dazu will ich uns lesen auf 1. Johannes, auf Johannes 1, Vers 1. Weißt du, es ist so wichtig, Jesus Christus, das Wort Gottes, halte den Fokus auf ihn. Von Anfang an gab es den, der das Wort ist. Er, das Wort, gehörte zu Gott. Und er, das Wort, war Gott in allem gleich. Dieses Wort gehörte von Anfang an zu Gott. Durch dieses Wort wurde alles geschaffen und nichts, das geschaffen ist, ist ohne dieses Wort entstanden. Er, das Wort, war zugleich das Leben in Person. Und dieses Leben bedeutete das Licht der Menschen. Vorhin haben wir es gesungen. Das Licht ist in uns aufgeleuchtet. Er ist das Licht. Er ist das Licht. Weißt du, das Wort Gottes. Und mit ihm beschäftigen wir uns. Das Wort Gottes, Jesus Christus, das Mensch, das Fleisch gewordene Wort, weißt du, und das geschriebene Wort hier in unserem Testament von ihm, weißt du. So wunderbar, und er ist eben der Maßstab, weißt du. Er ist der Maßstab, er, das neue Leben in uns. Weißt du, unserem alten Leben sind wir nichts mehr schuldig. Er hat uns entschuldigt. Er hat uns entschuldigt und neu gemacht. Neu, neu zu diesem Licht leben. Und jetzt leben wir nach dem Maßstab Jesu Christi. Weißt du, er ist der Maßstab. Er, Jesus. Und so wie er ist, leben wir jetzt. So wie er ist, leben wir jetzt. So wie er ist, leben wir jetzt nach seinem Wort. Weißt du, wir hören auf zu rebellieren und setzen nicht Maßstäbe so, wie sie uns passen, wie sie uns in den Kram kommen, sondern wir schauen auf ihn. Wir ziehen von ihm. Wir haben ihn im Fokus. Wir ahmen ahmen ihn nach. Wir gehen auf seiner Spur. Wir sind seine Jünger, Nachfolger Jesu Christi. Er ist der Maßstab. Er ist der Maßstab. Er ist der Maßstab. Also demütigen wir uns unter die mächtige Hand Gottes. Wir rebellieren nicht mehr. Wir demütigen uns unter seine mächtige Hand. Wir gehorchen ihm und tun, was er sagt, damit er uns erhöhe. So steht es geschrieben. Damit er uns erhöhe. Weißt du, er ist es, der uns hochbringt. Weißt du, wir tun das Mögliche und er tut das Unmögliche. Wir tun das Natürliche und er tut das Übernatürliche. Er, weißt du, er ist es. Alles dreht sich um ihn. Jesus Christus, unser Leben. Jesus Christus. Er ist gekommen, damit wir Leben haben. Und jetzt leben wir, weißt du, wir leben. Wir leben. Wir leben. Und zwar in vollem Licht. Weißt du, wir sind erhellt. Wir sind erhellt. Wir sind erleuchtet. Erleuchtet. Und sein Wort leuchtet uns den Weg. Und so gehen wir auf dem Weg im Licht. Wir müssen nicht im Dunkeln tappen. Wir müssen nicht den anderen hinterherlatschen. Nein, wir gehen Jesus hinterher, dem Licht, der vor uns ist. Der Durchbrecher vor uns. Weißt du, er ist es, der vor uns hergeht, der uns hinterhergeht, der uns schiebt, der uns zur Seite steht, der alles ist für uns. Jesus Christus, er ist alles für uns. Genug. Er allein ist genug. Also, was hält uns auf ihn zu schauen? Auf ihn zu schauen, den Fokus auf ihn zu halten. Sein Wort, seinem Wort uns öffnen, weißt du, damit wir den Maßstab kennenlernen. Öffnen wir unser Herz heute Abend ganz weit und hören auf sein Wort, damit wir wirklich diesen Maßstab kennenlernen, wie er ist, wie wir sind, wie wir leben, was wir nachahmen, was wir nachahmen. Weißt du, er hat uns nicht verwaist zurückgelassen, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, er hat uns sein Testament dagelassen, er hat alles dagelassen und danach können wir wandern, danach können wir leben, da können wir unseren Fokus drauf halten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, gib ihm noch mal so richtig die Ehre. Gib ihm deinen besten Applaus, deinen Jubel, dein ganzes Herz gehört ihm. Dein ganzes Herz gehört ihm. Jesus, danke, Jesus. Danke, danke, danke, danke. Er hat es für uns vollbracht. Dafür. Und danke, dass du der Anfänger bist, dass du der Vollender bist, dass alles aus dir heraus geschieht. Es kommt alles von dir und durch dich und zu dir hin und zu dir hin. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Bist du echt so dankbar? Weißt du, diese Dankbarkeit zieht uns immer noch mehr zu ihm. Diese Dankbarkeit, die bringt uns nah an sein Herz. Diese Dankbarkeit, wenn wir ihm danken, für das, was er getan hat. Weißt du, wir sitzen nicht mehr im Schlamm, wir sitzen nicht mehr im Dreck, wir sind herausgenommen in das Reich des Lichts, in das Reich der Liebe, in sein Reich. Weißt du, wir sind bereits da, wir sind bereits da. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja. So wollen wir jetzt auf sein Wort hören. Und ich will erst noch fragen, ob jemand gerne was erzählen will, was Gott ihm im Lobpreis gezeigt hat. Also, vielleicht kennt ihr das, es war so die Situation, wenn jemand ein Haus hat und sagt zu mir, zu euch, so, meine Türen stehen dir offen. Und dasselbe habe ich empfunden, sagt Jesus so. Meine Türen, er selbst steht uns offen. Und er wollte, dass wir noch tiefer gehen, meinte so, trau dich, geh noch tiefer. Und dann habe ich so Ketten gesehen. Ich wusste, es sind Ketten der Liebe. Und die führten zu einem Anker. Das war quasi eine Ankerkette. Und dieses Anker, ich habe so empfunden, er möchte uns noch tiefer in seinem Wort verankern, noch tiefer, ja. Und dieses Anker, das ging permanent runter und je stürmischer es ist, ja, desto tiefer werden wir verankert. Und ich habe auch so empfunden, dass wenn manche, vielleicht sind so Gedanken, ja, auch wenn heute das Wort kommt, ja, das kenne ich, das habe ich schon mal gehört, ja, in Predigten oder wenn du was gelesen hast, ja, eigentlich kenne ich schon. Tu das weg, weil es geht noch tiefer, er will uns noch tiefer verankern, ja. Und genauso können auch Gedanken sein, ja, eigentlich kenne ich ja schon das Wort ganz gut, ne? Tu es weg, weil der Anker geht ständig, permanent tiefer, permanent. Und ich habe so empfunden, dass es der Heilige Geist ist, der dieses Sinken immer tiefer bewirkt. Und ich habe so empfunden, er möchte das auch bei uns, dass wir permanent immer noch tiefer in sein Wort verankert sind. Ja, und ich danke, Vater, einfach, dass du uns diese Bereitschaft, danke, Herr, dass du uns diese Bereitschaft auch ins Herz gelegt hast, ja, diesen Wunsch auch immer tiefer noch in dein Wort verankert zu sein, weil in dir ist alles, Jesus. Wir wollen noch tiefer in dich herein, noch tiefer. Danke für neue, tiefere Offenbarung, auch heute, auch bei den Predigten, wenn wir dein Wort hören, am Sonntag immer und auch wenn wir alleine sind, danke für neue Liebe zu deinem Wort. Ja, neue Lust noch an deinem Wort, auch was du lesen, auch privat, Herr. Danke, Vater, für diese permanentes verankert sein. Dann habe ich noch bei dir, Moni, ja, also ich habe quasi, als du gesungen hast, so ein Diadem gesehen und so ein Umhang, also richtig so Königin, so Königswürde und ein Ring. Und ich habe so einen Herrlichkeitsring, aber es war zugleich, dieser Ring, der diese Beschlüsse des Königs, wie so ein Siegelring, der diese Beschlüsse des Königs quasi unterstreicht, festsetzt, ja. Siegelring, ich kam gerade nicht auf den, ja, genau. Und ich habe so empfunden, dass, ja, dass du quasi die Beschlüsse Gottes auch sprichst, auch über deine Familie, auch über das Land, ja. Auch beim Singen kommen diese Beschlüsse Gottes raus, ja. Also noch viel mehr will er das machen. Und dann habe ich auch gleichzeitig diesen Herrlichkeitssiegelring ganz fett hier in der Gemeinde, in unserer Mitte gesehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es auch die Berufung von der Gemeinde ist, dass wir wirklich diese Beschlüsse Gottes heraussprechen und ein Beschluss Gottes hat Gewicht. Ja? Die himmlische Welt muss sich diesen Beschlüssen beugen und die werden dann auch sichtbar im Sichtbaren. Ja? Aber das, ja, und ich habe so empfunden, soll ich noch? Ich habe so empfunden, dass. Dass jetzt, ja, dass wenn ihr das auch alle wollt, ja, das, dann setze ich es auch nochmal frei, ja, weil wir sind wirklich dazu bestimmt, diese Beschlüsse Gottes hier auf dieser Erde auszusprechen, dass sie zustande kommen, ja. Ja, das setze ich jetzt frei. Danke, Vater, dass wir wirklich so eine Gemeinde sind, die deine Beschlüsse ins Sichtbare holen, ja. Danke, Herr. Jeder Einzelne, dass du jeden Einzelnen da noch viel tiefer reinführst, auch aktivierst, wirklich in Übereinstimmung mit deinem Geist, mit deinem Spirit, wirklich deine Beschlüsse zu sprechen, ja, zu proklamieren, auszurufen in die unsichtbare Welt und sie gelten und sie werden auch Gültigkeit haben und auch im Sichtbaren sichtbar werden, Herr. Und ich danke dir für diese Autorität, die du uns anvertraut hast, auch als Gemeinde, auch in diesem Geist der Einheit, der Übereinstimmung. Danke für diese mächtige, für diese gewaltigen Beschlüsse, die du schon für uns bereit hast, Herr. Und wir holen sie runter, dass sie wirklich durch diese Gemeinde, durch Glory Life auch sichtbar wird werden. In Jesu Namen, Amen. Sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Amen, Amen. Hat noch jemand was? Ich habe das gesehen, wie damals, wo die Israeliten, wo Gott gesagt hat, die sollen durchs Rote Meer gehen. Ich meine, wenn du jetzt vor so einem Meer stehst, da denkst du, ja toll, wie soll ich da durchkommen? Ich werde nass, ich ertrinke, ich komme drüben nicht an. So. Und das ist also jetzt auf die heutige Sicht, Gott sagt zu dir was, was du tun sollst. Gib dir einen Wunsch ins Herz und du stehst da und denkst dir, ja toll, ich sehe eigentlich vor mir nur ein Problem, ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Dann tu genau das, was Gott dir einfach sagt, weil Gott macht es dann, wie damals auch Gott das Rote Meer geteilt hat. Rechts und links war eine Wand mit Wasser und die Israeliten sind trockenen Fußes durchgelaufen. Und genauso ist es auch jetzt in deiner jetzigen Situation. Du gehst einfach auf ein Vertrauen auf Gott und er bahnt dir den Weg. Du wirst nicht nass werden und egal wie die Umstände rechts und links sich auftürmen, die türmen sich halt darum, aber das braucht dich nicht interessieren, weil du gehst einfach geradeaus durch im Vertrauen und auf dem Vertrauen von Jesus. Amen. Ich habe das Wort Zeitschrift gehört und habe ich gedacht, was hat das jetzt auf sich, das Wort? Und dann ist mir gekommen, in der Zeitschrift, da steht drin, was zeitlich ist. Also das, was gerade jetzt gerade in ist. Und das, was gestern drin stand in dieser Zeitschrift, das ist heute uninteressant. Das ist Schnee von gestern. Und so ist es immer. Das ist zeitlich und hat keine Dauer, hat keinen Bestand. Und das Wort Gottes sagt, wir aber leben im Glauben und nicht im Schauen. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Und das Unsichtbare ist ewig. Und das Unsichtbare, das ist für uns das Wort Gottes. Es ist die Heilige Schrift und die hat ewig Bestand in alle Ewigkeit und ist immer gültig. Ja. Amen. Amen. Amen. Dann lauschen wir jetzt auf das Wort vom Tobi. Amen. Weißt du, die Irme hat mir vorher schon die Bibelstelle vorweggenommen, aber ich hatte die schon im Lobpreis. Hebräer 12,2. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der ihm vorliegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Also Jesus hatte einen klaren Auftrag, Jesus hatte eine klare Vision. Er hat sich nicht davon abbringen lassen. Er wusste, was auf ihn zukommt, aber er hat sich nicht abbringen lassen. Also er hat wirklich vor der Freude, um der vor ihm liegenden Freude willen, weißt du, hat er das Kreuz erduldet. Weißt du, und er ist der Anfänger und Vollender. Und wir sind aus ihm neu geboren, wir sind aus ihm neu geschaffen. Das heißt, wir haben dieselbe Natur, wir haben dieselbe DNA wie er. Ja? Das heißt, wir können auch um der vor uns liegenden Freude willen, ja, so manches erdulden, wenn du so willst. Ja? Weißt du, wenn dein Arbeitskollege dir blöd kommt oder dein Nachbar ständig denkt, er müsste keine Ahnung was machen, ja, was gegen dich geht. Weißt du, das sind alles Nichtigkeiten. Ja, also ja, wenn wir eine Ewigkeitsperspektive haben, weißt du, was soll das? Was sollen wir uns hier auf der Erde mit sowas rumärgern? Das bringt gar nichts. Das bringt gar nichts, ja. Und weißt du, wir können einfach da weitergehen, weißt du, auf dem draufbleiben. Es ist wirklich so. Indem wir auf Jesus schauen, werden wir verwandelt in sein Bild. Ja, und das ist wirklich der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel für alles. Ja, wenn du noch einen Mangel hast momentan in deinem Leben oder wenn du irgendwie von Gott einfach irgendwie eine Vision bekommen hast und du weißt, das will oder das hat Gott mir versprochen, das hat er mir zugesagt, aber im Sichtbaren ist er nicht so weit. Der Schlüssel, um wirklich dahin zu kommen, ist wirklich, wirklich voll fokussiert zu sein auf Jesus. Wirklich voll ausgerichtet zu sein. Also kennst du das, also ganz praktisch im Natürlichen, wenn du versuchst, auf einem Bein zu stehen, ja, und du bewegst dich und schaust umher, ist ein bisschen schwierig. Und was hilft, ist, wenn du einen Punkt anvisierst, ja. Wenn du dich auf einen Punkt konzentrierst, ist meistens jedenfalls sehr einfach auf einem Bein einfach das Gleichgewicht zu halten, ja. Und das ist wirklich dieser Schlüssel, ja. Nicht irgendwie versuchen, es selber zu machen und denken, ach ja, hier toll, rechts, links, hier gibt's lauter tolle Sachen. Die Welt bietet uns so viel Sachen an, ja, uns abzulenken, uns heute mit dem in 5 Minuten mit dem nächsten und morgen schon wieder mit was weiß ich was anderem zu beschäftigen. Ja, du kannst hin und her gerissen sein, ständig von irgendwas, ja. Und aber der Schlüssel ist wirklich dieser Fokus. Der Schlüssel ist der Fokus, in dem wir wirklich schauen. Und du hast vorhin auch schon gehört, wir haben das Wort Gottes bekommen, das uns wirklich eine Richtung gibt, ja, das wirklich diese Leitplanken einfach setzt, in denen wir gehen können, ja. Das heißt, an dem können wir uns orientieren, da können wir immer reinschauen. Wenn du Richtung brauchst, Richtungsweisung brauchst und du hörst vielleicht einfach gerade im Moment Gottes Stimme nicht so klar und deutlich, vielleicht wie du es schon mal erlebt hast, weißt du, dann geh in sein Wort. Schau einfach im Wort Gottes, lies die Bibel, ja. Schau einfach danach, ja. Und dann wirst du merken, irgendwann beginnt auch Gott wirklich wieder klarer zu dir zu sprechen, ja. Aber es ist wirklich dieser Schlüssel, einfach ausgerichtet zu sein. Ausgerichtet zu sein auf Jesus, ausgerichtet zu sein auf sein Wort, ja. Das ist unser Leben. Weißt du, das ist die Quelle, die in uns ist, ja. Ich meine, die sprudelt, ja. Ich meine, das ist ein Leben, was wir bekommen haben. Das sitzt in uns drin. Aber aktiviert, ja, wird's einfach, indem wir uns auch weiter füllen, indem wir uns weiter ernähren, ja, mit dem Wort Gottes, indem wir uns füllen lassen mit seinem Geist immer wieder neu, ja. Gerade heute Abend, weißt du, das ist so ein Füllabend. Intensivabende sind Füllabende. Das heißt, du kannst dir ziehen, weißt du, wenn du feststellst, dass dein Nachbar vielleicht ein bisschen träge ist, dann greifst du rüber und nimmst von ihm auch noch ein bisschen was, ja. Ja, und dann, wenn er es bemerkt, dann sagt er, hey, gib's wieder her, ja, meins. Ja, weißt du, wir können uns füllen, immer wieder und nicht nur, wenn wir uns treffen, sondern alle Zeit, wenn du im Alltag eine schwierige Herausforderung oder eine schwierige Situation hast, irgendwie eine Herausforderung vor dir, weißt du, dann mach dir das bewusst und sag, Herr, du hast die Lösung, ja, gib mir einfach das, was ich jetzt in diesem Moment brauche, ja. Weißt du, du musst ja noch nicht mehr von deinem Verstand genau wissen, aber du kannst einfach den Herrn drum bitten, dass er dir genau das gibt, was du jetzt in dieser Situation brauchst, ja. Also, wenn du total aufgeregt bist, dann ziehst du dir also erstmal Frieden und sagst, Herr, ich brauche jetzt deinen Frieden, ja, um überhaupt irgendwie jetzt wieder klar denken zu können oder eine Entscheidung treffen zu können, ja. Oder ja, du kannst dir die Liebe ziehen, du kannst dir die Freude ziehen. Das sind alles Wirksamkeiten, die uns jederzeit zur Verfügung stehen, ja. Die stehen uns jederzeit zur Verfügung. Und es ist ja so, die Welt hat gewisse Maßstäbe, an denen sie sich orientiert, an denen sie Erfolg misst. Ja, Erfolg wird meistens an Geld gemessen, Wohlstand oder wie auch immer. Ja, weißt du, Gott hat ganz andere Maßstäbe. Ja, Gott hat Maßstäbe, weißt du, wie viele Leute werden wirklich mit seiner Liebe durch dich berührt. Ja, wie viele Leute werden wirklich, wirklich verändert. Wie viele Leute, ja, werden wirklich in ihrer Seele transformiert. Wie viele Leute werden wirklich aus der Finsternis herausgeholt und ins Licht gebracht, in sein Reich gebracht. Weißt du, das ist Gottes Maßstab. Das ist Gottes Maßstab. Und das kann, weißt du, das können Leute von uns sein. Im Natürlichen denkst du dir immer, meine Güte, wo bin ich nur unterwegs? Aber wenn du wirklich mit dem Herrn, wenn du mit dem Herrn gehst, ja, auch wieder dieses Beispiel, weißt du, das natürliche Leben ist ja wirklich nur, weißt du, so ein minimaler Bruchteil im Vergleich zur Ewigkeit. Und wenn wir diese Ewigkeitsperspektive haben und wissen, dass im Himmel wirklich der Lohn sein wird, ja, für das, was wir hier auf der Erde auch fürs Reich Gottes bewirken. Das sind nun mal einfach diese Dinge, die Menschen aus der Finsternis rauszureißen, ja, wirklich das Evangelium kühn zu verkündigen, das Evangelium weiterzugeben, ja. Ja, weißt du, wir geben einfach kühn das weiter, was wir von Gott empfangen haben, ja. Ob es deinem Nachbar gerade passt oder nicht, ja. Ja. Ja, ich meine, Das stellst du ja fest, wenn wir auf der Straße sind zum Evangelisieren, ja, oder wenn du irgendwo das Wort Gottes weitergibst, weißt du, da gibt's immer Leute, denen passt es überhaupt nicht, ja. Weißt du, und das sind aber meistens irgendwelche Spirits, ja. Aber wir bleiben einfach klar, wir bleiben ausgerichtet, weißt du, wir lassen uns nicht von diesen Dingen ablenken, wir lassen uns davon auch nicht, schon gar nicht abbringen, ja, sondern wir bleiben wirklich drauf, wir bleiben drauf auf dem, was Gott uns gegeben hat, was er uns verheißen hat, und dieses Leben, weißt du, das lassen wir einfach so raussprudeln, ja, es ist ja auch nichts Schweres, ja, weißt du, sondern indem wir wirklich uns auf die Quelle konzentrieren, ja, wiederhole ich mich nochmal, wenn wir auf Jesus schauen, ja, wenn wir auf ihn ausgerichtet sind, weißt du, dann beginnt wirklich das zu sprudeln, dann beginnt es zu überfließen, was in dir ist, und das musst du, da musst du dich überhaupt nicht anstrengen, sondern das kannst du dann einfach rauslassen, ja. Kannst Gott darum bitten, dass er dir immer die richtigen Worte in den Mund legt, wenn du irgendwo in einer Situation bist, wo du nicht weißt, was du sagen sollst. Sagst du, Herr, leg du die richtigen Worte in meinen Mund, und wenn es soweit ist, dann beginnst du einfach zu sprechen und merkst, da kommt das Richtige raus. Ja, Amen. Amen, das ist so, indem wir auf ihn vertrauen. Weißt du, wir leben ja ein Leben im Glauben, ja. Wir leben ein Leben im Glauben, und da können wir einfach vorwärts gehen in diesem Glauben und können darauf vertrauen, dass immer zu jeder Zeit genau das da ist, was wir brauchen, dass zu jeder Zeit die richtigen Worte da sind, die wir brauchen, dass zu jeder Zeit dass du die Lösung hast für irgendein Problem auf der Arbeit, ja, sondern weißt du, dass einfach alle Zeit das da ist, was du brauchst, ja, und das ist ein übernatürliches Leben, das wir leben. Ja? Nicht aus unserem Verstand raus, sondern indem wir diese Quelle in uns anzapfen. Ja? Indem wir das wirklich rauslassen, was Gott in uns hineingelegt hat. Seid ihr da dabei? Ja. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, als der Tobi gesprochen hat, hat mich der Heilige Geist an einen Satz erinnert. Und zwar, das war bei einem Abendmahl vor ein paar Wochen, ich glaube vor 3 oder 4 Wochen, da hat, glaube ich, unsere Pastorin Irina gesagt, dass Jesus gehorsam war bis zum Tod. Jesus war gehorsam bis zum Tod. Und mich hat dieser Satz so getroffen, ich habe ihn jetzt das schaut ein bisschen dramatisch aus, mit Lippenstift an meinem Spiegel daheim geschrieben, gehorsam bis zum Tod. Und ich möchte es wirklich auch sein. Ich möchte es sein, ich möchte gehorsam bis zum Tod sein. Ich möchte wirklich meinem Herrn gehorchen, egal was er von mir will, egal wann er es von mir will, egal wie er es will, egal in welcher Situation er will und egal was es mich kosten wird. Weil Jesus hat es am Ende des Tages alles gekostet. Er hat seine Mutter, die ja eine Witwe war, hat er wirklich allein gelassen. Er hat seine Freunde allein gelassen, seine Jünger allein gelassen. Er hat sein komplettes Leben hingegeben. Und ich glaube, dass Gott uns da auch wirklich reinruft in diese Bereitschaft, dass wir wirklich gehorsam sind. Ja, genau. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du das in unser Herz legst. Danke, Jesus, dass wir wirklich uns auf dich fokussieren können, Herr. Danke, Jesus, dass du uns diese Gleiche, das ins Herz gibst, dass wir auf dich schauen, Herr. Danke, Herr, dass wir nur auf dich schauen. Dass alles andere wirklich zweitrangig wird vor uns, sondern dass deine Ziele in unserem Leben unsere Ziele werden, Herr. Danke, Jesus, dass du unser Herz ausrichtest komplett auf dich. Weil du bist wirklich, das es zählt, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Ja, also ich habe es so oft auch gesehen jetzt in der Welt. Ich habe das mir angeschaut. Was jetzt zum Beispiel Alex Nawalny, er wusste, was vor ihm liegt. Er ist den Weg gegangen. Ich habe die Doku angeschaut. Er wusste, was passiert, wenn er wieder in dieses Land reist. Er wusste, dass er seinen Sohn, seine Tochter wahrscheinlich nicht mehr sehen wird, seine Frau nicht mehr sehen wird. Aber er wusste, was er tat und er ist den Weg gegangen. Oder Hans und Sophie Scholl auch. Sie wussten, was sie taten. Sie haben sich gegen ein Regime gestellt und sie waren auch dem gehorsam, wofür sie sich verschrieben haben. Und sie sind gegangen. Und sie haben sich wirklich hingegeben dafür. Und wie viel mehr ist es wertvoll, für was wir stehen? Weil das, was wir im Herzen haben, was Jesus getan hat, das zieht die Menschen aus der Dunkelheit raus. Das zieht die Menschen aus dem Verlorensein raus. Das zieht die Menschen wirklich aus Krankheit, aus Depression, aus Gebundenheit. Und ich glaube, es ist so wertvoll, was wir haben für die Menschen. Und lass uns wirklich dieses Herz kultivieren, uns danach ausstrecken, dass Gott uns diese Dringlichkeit ins Herz legt, dass wir auch bereit sind, wirklich zu geben und gehorsam zu sein. Und es wird auch manchmal schwierig sein, es wird auch manchmal der Seele wehtun, es wird sein, dass wir Opfer bringen müssen, aber ich möchte wirklich, dass wir da reingehen, dass wir unserem Herrn, der für uns alles gegeben hat, und ich weiß, aus was er mich rausgeholt hat, also ich bin dankbar für das, was er für mich getan hat. Und ich sehe so viele Leute, die wirklich auch noch verstrickt sind in dieser Dunkelheit, für die nur Kohle zählt oder für die alles scheiße ist und so. Aber ich stehe da und ich habe Freude im Herzen. Und ich finde es so schön, weil war früher auch so. Ich war einfach schlecht gelaunt und dann war ich da drin. Es gab nur zwei Menschen, die mich da irgendwie wieder rausholen konnten, aber sonst war ich jetzt einfach schlecht drauf. Und ich bin da nicht mehr rausgekommen. Und es war so übel irgendwie, mein ganzer Tag war mies und alles war blöd und so und ich bin da nicht mehr rausgekommen. Aber jetzt habe ich das nicht mehr, weil jetzt weiß ich, okay, ich bin schlecht drauf. Sag danke, Herr, für deine Freude. Und dann kommt sie auch. Und ja, wir sind nicht mehr gebunden, wir sind nicht mehr eingewickelt, wir sind irgendwie, ja, wir sind einfach frei. Wir sind frei, Halleluja, Halleluja, wir sind frei. Es ist so gut. Und wir können diese Freiheit den Menschen bringen. Wir können die Menschen rausziehen. Wir können das, was wir haben, ihm bringen. Und ich möchte euch da wirklich ermutigen, tut es. Bringt den Menschen diese Freiheit. Wenn wir jemanden sehen, der sagt, er leidet unter Depression, wenn wir sehen, die Leute sind schlecht drauf, dann sagen wir, hey, pass auf, Jesus liebt dich. Und wenn du Jesus im Herzen hast, dann gibt es gar keinen Grund mehr, in diesem Zeug zu stecken. Weil er ist wirklich die Freude. Und wir haben es halt auch gehört, Jesus ist in uns. Und Jesus ist immer in uns. Und egal, wie wir uns fühlen, egal, was wir getan haben, ob wir heute vielleicht mal 5 Minuten kürzer die Bibel gelesen haben oder vielleicht mal 10 Minuten weniger Lobpreis gemacht haben, Jesus ist immer in uns. Und daran ändert sich auch nichts. Und ja, lass uns wirklich Jesus einfach den Menschen bringen. Ich glaube, das ist einfach unser wichtigster Job. Unser Fokus auf Jesus halten und Jesus den Menschen bringen. Amen. Ja, halt deinen Fokus voll auf Jesus. Ja, das ist echt gut. Und ich hatte halt so, der Pastor hat es ja auch am Sonntag gepredigt, weiß ich, hat so, lass dich nicht einschüchtern, weißt du? Es ist, glaube ich, echt wichtig in dieser Zeit, lass dich nicht einschüchtern, weißt du, auch von so kleinen Dingen nicht oder egal was es ist. Weil wirklich interessant, am Sonntag nach der Predigt sind am gleichen Tag noch wie, also es war jetzt nichts Schlimmes, was passiert ist, aber da gab es so eine kleine Sache, wo du gemerkt hast, hey, okay, wie als hätte der Teufel reagiert und gesagt, ja, jetzt irgendwas, wo man sagt, hey, das will ich jetzt einschüchtern, weißt du? Und einfach so ein kleines Zeichen, das will ich jetzt einschüchtern. Und weißt du, da musst du dann einen Stand einnehmen, weißt du? Da kannst du nicht sagen, okay, sondern da musst du dann deinen Stand einnehmen. Weißt du, am besten nimmst gleich deinen Stand ein. Du nimmst gleich deinen Stand ein und sagst, hey, nee, nicht mit uns, nicht mit mir. Ich herrsche in Christus. Weißt du, du musst wissen, dass du in Christus herrschst. Weißt du, du hast Herrschaft. Weißt du, die musst du einnehmen. Weißt du, es ist nicht nur so, dass du immer sagen kannst, ja, in Christus herrsche ich. Ist schön, das Proklamieren und so vorm Spiegel oder so. Sondern das musst du wissen, weißt du. Da musst du dich draufstellen. Weißt du, musst du sagen, hey, ich herrsche, weißt du. Deswegen, weißt du, das musst du einnehmen. Weißt du, du musst auch ein bisschen, ich glaube, es ist manchmal gut, so die Pläne des Feindes zu kennen. Weißt du, manchmal ist es da hilfreich, wenn du Menschen in der Welt oder halt aus der Geschichte, die böse waren, da anguckst, weil da siehst du viel von den Plänen des Feindes, weil die das ja ein Stück weit auch, die waren ja auch dämonisch besetzt und haben das da dann ausgelebt. Und da gibt es zum Beispiel auch ganz interessante Zitate, gibt es dann von Wladimir Lenin, hat zum Beispiel gesagt, ja, du, hat gesagt, ja, wie wir das machen ist, wir, ich versuche es jetzt irgendwie auf Deutsch auszudrücken, so, wir drücken da, wo es matschig ist, und wenn wir auf Stahl stoßen, dann ziehen wir uns zurück. Und weißt du, so macht es der Feind, weißt du, er drückt da, wo so matschig ist, wo du nicht so klar bist, weil du, weißt du, wo du sagst, ah ja, weiß ich nicht, wie ich darauf reagieren soll, ah ja, so, wo du deinen Stand nicht klar einnimmst, da pusht er immer weiter, und wenn es dann hart wird, dann sagt er, okay, zieh ich mich zurück, weißt du, deswegen musst du gleich in so Bereichen gleich hart sein, weißt du, gleich keine Gnade kennen, so, weißt du, so. Weißt du, und das können so Sachen sein, wie dass du einfach an der Arbeit deinen Stand annimmst, dass du sagst, hey, weißt du, wenn an deiner Arbeit zum Beispiel nur gelästert wirst, dass du sagst, hey, nee, nicht mit mir, weißt du, dass du sagst, nicht mit mir, weißt du, du hast, selbst wenn du nur der unterste Angestellte bist, du hast geistlich die Autorität an deiner Arbeit und du sagst, hey, der Geist, der läuft hier nicht, weißt du, du musst, hatte ich bei einer Situation an mir auch gedacht, hey, oder gesagt mir so, hey, der Geist geht, Ende der Geschichte, weißt du, und die Leute, die unter dem Geist sind, der Geist geht, die gehen mit oder nicht, das ist ihre Sache, aber weißt du, das muss gehen, weißt du, das muss gehen, weißt du, wenn irgendwo in deiner Nachbarschaft, weißt du, oder in irgendwo was ist, weißt du, dann sagst du, hey, das muss gehen, weißt du, sagst du, ja, ich wohne nur zur Miete, ich habe hier keine Autorität, nein, du hast die Autorität, im Geist hast du die Autorität, weißt du, und weißt du, da darf man nicht mehr so sich runterkriegen lassen oder sagen, ja, wir leben ja in dieser Welt und in dieser Welt ist ja der Fürst der Welt, ja, aber weißt du, wir sind hier, um Jesus eine Herrschaft aufzurichten, weißt du, um sein Reich zu kommen zu lassen, weißt du, wir bauen hier sein Königreich. Das heißt jetzt nicht, dass du, wenn es nicht deine Berufung ist, irgendwie irgendwelche politischen Ämter anstreben musst und da die Macht ausüben oder so. Wenn du nicht dazu berufen bist, nicht, aber weißt du, du nimmst im Geist deine Herrschaft ein, weißt du, weil sonst ist es, sonst macht's halt der Feind, weißt du, das ist immer so, weißt du, du merkst es auch in der Welt, immer überall, wo so ein Machtvakuum entsteht, überall, wo Länder nicht mehr ihre Autorität einnehmen, dann kommen auf einmal, das wird irgendwie ausgefüllt, weißt du, es ist nicht so, dass wenn das da keiner mehr ist, dass dann halt nichts ist, sondern dann kommt irgendwer und füllt es auf, und meistens sind es nicht so gute Leute, und genauso ist es, weißt du, wenn du deinen Stand nicht einnimmst an deiner Arbeit, bei dir zu Hause, in deiner Familie, in deiner Umgebung, wo du halt bist, wenn du da deinen Stand nicht einnimmst, dann wird es von irgendwem ausgefüllt. Und weißt du, da musst du auch nicht gegen die Menschen gehen, du musst nicht sagen, oh ja, der lästert immer oder was der alles macht, weißt du, wir lieben die Menschen, weißt du, wir haben, wenn du weißt, dass es vom Feind ist, dass da eigentlich geistliche Mächte dahinter sind, die da einfach da dich einschüchtern wollen, dann weißt du, dann nimmst du das Menschen, die da mal drunter sind, gar nicht übel, aber dann weißt du, hey, du liebst die Menschen, aber du akzeptierst den Geist nicht. Weißt du, du gehst gegen den Geist, weißt du, wir gehen nicht gegen Menschen, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, heißt es ja im Wort, sondern wir gehen gegen diese geistlichen Mächte. Und da stehst du einfach klar, weißt du, dann nimmst du deinen Stand ein und da weißt du auch, dass du gesetzt bist, um zu herrschen, weißt du. Vielleicht hast du an deiner Arbeit nichts zu sagen im Natürlichen oder du bist halt irgendwie nur der ganz unten an der Kette ist, der nur die Befehle entgegennimmt oder so. Aber weißt du, im Geist hast du Autorität, im Geist hast du was zu sagen, im Geist sprichst du und es ist, sagt Jesus, weißt du, und das nimmst du ein, da stellst du dich hin, und weißt du, dafür ist es auch wichtig zu wissen, wer du in Christus bist, weißt du, das ist glaube ich, denn auch wirklich wichtig wissen, was deine Identität in Jesus ist, weißt du, das ist einfach wichtig, weil sonst kannst du, wie willst du herrschen, wenn du nicht weißt, wer du bist, weißt du, so ein König, der herrscht, weil er weiß, wer er ist, er weiß, ich bin König, ich bin da reingeboren, das alles gehört mir, und dann, weißt du, dann kommt das von der, natürlich, weißt du, der muss nicht gut, die werden auch aufgezogen darin, aber weißt du, der muss nicht irgendwie zu lernen, zu herrschen. Der muss nicht so, ja, wie gebe ich einen Befehl? Wie muss ich das so formulieren, dass meine Bediensteten das verstehen? Sondern der weiß, hey, ich sag's und die sollen es gefälligst ausführen. Und wenn's dann nicht passt, dann kriegen die den Anschluss. Weißt du, der weiß, wie man herrscht, weißt du? Und wenn du weißt, wer du bist, dann weißt du auch, wie du herrschst, weißt du? Das kommt dann von Natur aus und da kannst du, ja, da ist wichtig, dass du das weißt, dass du dir das verinnerlichst, weißt du? Ich meine, das finde ich, wenn du es nicht eh schon machst, ist wirklich gut, die Bücher von Kenyon zu lesen, weil der legt es wirklich aus, der sagt wirklich, hey, das wiederholt sich auch immer, aber es ist gut, weil das brauchst du mehrmals, weißt du, du musst es immer aufs Neue kriegen und der kommt da mit den Stellen aus dem Wort, legt die dir schön aus und dann fällt das tiefer, weißt du? Nicht nur einfach lesen, okay, ich habe die Info aufgenommen, sondern es muss wirklich tief fallen, weil du musst wirklich wissen, wer du bist, weißt du? Ich meine, in der Welt, wenn du es dir anschaust, viele Leute, weißt du, ich meine, das meiste kannst du irgendwo, wo Probleme oder so sind, kannst du auf irgendwelche Identitätskrisen oder irgendwas, dass sie nicht wissen, wer sie sind, zurückführen. Aber weißt du, das ist ja nicht unser Problem. Das Problem haben wir nicht. Wir wissen, wer wir sind. Und da kannst du fest drin stehen, weißt du, kannst du deinen Stand einnehmen. Genau. Ja, einfach, weißt du, lass dich da echt nicht einschüchtern. Das ist, weißt du, ich glaube, es ist auch so dieses, weißt du, wir sind nicht die auf dem Rückzug sind, weißt du, wenn diese Einschüchterung kommt, ah ja, okay, dann gehe ich halt, weißt du, wenn an der Arbeit irgendwie auf einmal fängt jemand an, gegen dich zu gehen oder sowas, weißt du, dann sagst du nicht so, ah ja, okay, wenn mich keiner will, dann gehe ich halt. Nein, weißt du, du gehst in die Offensive, du sagst, nein, der Geist geht und wenn die Person sich von dem Geist nicht trennt, dann muss die halt mitgehen, weißt du, du musst da deinen Stand einfach einnehmen, weißt du, es ist, ich weiß nicht, ich glaube, es ist irgendwie wichtig, da nicht so immer in der Defensive zu sein oder zu sagen, ja, Jesus sagt ja, wir sind nicht von dieser Welt, und das stimmt ja auch, aber weißt du, wir sind trotzdem in dieser Welt und Gott will, dass wir da unseren Stand echt einnehmen, dass wir einfach aufstehen, weißt du, und das sind, weißt du, wenn du weißt, wer du bist, dann musst du auch deine Herrschaft nicht irgendwie, weißt du, du musst jetzt nicht irgendwelche so Herrschaftsdinge machen. Du musst nicht morgen zu deinem Chef gehen und sagen, nur dass du es weißt, im Geist herrsche ich und ich sehe, weißt du, das brauchst du gar nicht. Weißt du, das ist schon ein Zeichen, dass du nicht verstanden hast, was Herrschaft wirklich ist. Weil wenn du dir mal anschaust, wie Jesus war, weißt du, es heißt, bei der Fußwaschung heißt es, schreibt Johannes es explizit so, im vollen Bewusstsein, wer er war, hat Jesus sich dann vor seine Jünger gekniet und ihnen die Füße gewaschen. Also weißt du, er hat das, was wo die Welt sagt, was so das Unterwürfigste der Dinge, die du tun kannst, war, hat er gemacht im vollen Bewusstsein, wer er ist. Also weißt du, Jesus hatte da auch nicht irgendeinen Anfall von, oh ja, ich muss jetzt irgendwie was unter... sondern Jesus wusste, hey, ich bin der Sohn Gottes. Jesus wusste, hey, ich herrsche, weißt du? Aber er konnte, weil er das wusste, weil er dieses Bewusstsein hatte, konnte er das tun, ohne irgendwie, dass er denkt, ihm bricht ein Zacken aus der Krone oder so, sondern er wusste, hey, ich bin der Sohn Gottes, ich bin ein König und ich tue das jetzt aus Liebe, einfach auch als, weil ich eben sogar größer bin, größer als diese weltliche Form von Autorität oder wie die Welt das sieht, sondern sogar noch drüber hinaus. Deswegen, weißt du, du kannst dann auch in Liebe gehen, weißt du, du kannst Menschen lieben, du kannst Menschen dienen, ohne dass dir irgendwie, du denkst, oh ja, ich habe ja doch eigentlich Autorität oder so, sondern darin liegt ja sogar zum Teil auch deine Autorität, dass du einfach den Menschen dienst mit dem, was Gott dir gegeben hast und sie liebst und sie auch damit reinziehst. Weißt du, es ist ja nicht nur, Autorität ist ja auch nicht nur so, okay, dass du dich gut fühlen kannst, oh, ich herrsche, ich hab's denen gezeigt, sondern weißt du, wir nehmen ja Autorität eigentlich gegenüber Menschen eigentlich, sondern gegenüber den Geistern der Welt, damit, weißt du, damit frei ist und damit dieses Evangelium in Freiheit hören kann und reingezogen werden kann. Weißt du, dafür ist das ja da. Wir tun ja nicht einfach irgendwie uns zu Königen machen, damit wir, was weiß ich, was Könige so machen, sondern wir machen das wirklich, um hier das Reich Gottes zu bauen, dass die Menschen wirklich in Freiheit das Evangelium hören können und reingezogen werden ins Reich Gottes. Genau, und da ich glaube, da ist echt wichtig, dass du wirklich weißt, wer du bist und einen Stand einnimmst, da wo du gesetzt bist. Amen. Wow. Wow, stark. I only do what I see my father do. Jesus hat gesagt, ja, wenn ihm gefragt wurde, wo kommt das her? Er hat die Demut zu akzeptieren, dass er tut nur, was er sieht, was der Vater tut, oder? Das war halt so. Der hat der Herz dem Vater zu verheiligen, ja. Also das war ihm klar, seine Vision war klar. Er wusste, was er tun muss und was er tun sollte. Ja. Und das ist schon gut. Wir schauen dann an, was Jesus getan hat, wenn er so sagt, ja, er hat mit die Leute halt so, der hat die Leute mit Liebe halt empfangen, ja. Obwohl er die Leute mit dem Liebe empfangen, hat der Feind keinen Platz, weil der Feind hat so halt, der konnte da nicht stehen, ja. Und wenn wir unser Platz nehmen, also im Geist, wir wissen, dass Jesus auch in uns ist, oder? Und wenn er in uns ist, dann ist die Macht und die Kraft auch in uns. Und das kommt dann raus. Und wir können auch seine Werke auch weitergeben und die Leute weiterdienen mit Liebe, mit denen halt so, was Jesus an denen hat. Das war schon ja, ein starkes Vorbild für uns anzuschauen. Und halt so, ja, das Bibel sagt, dass Jesus auch so gefüllt mit dem Heiligen Geist war, ja, der war halt so voll mit dem Heiligen Geist. Und ja, deshalb konnte er das auch so herrschen. Und wenn wir, das ist Psalm 119, 105, das sagt ja, ich würde das vielleicht auf Englisch sagen, weil ich kenne das einfach, ja. His word is a light to our lamp, ja, and it lightens our path, ja. Das leuchtet unser Weg, wo wir hingehen, ja. Also im Geist auch, also wenn wir nicht wissen, was wir tun sollen, dann haben wir das Wort Gottes zu lesen und da drauf zu stehen und zu sagen, hey, ich lebe gemäß das Wort Gottes, ja. Das ist auch, was uns hilft. Das kam halt so, ich habe so das Geschichte mit Thomas Edison, der hat diese Lightbulb, ja, erfunden, ja. Jemand hat gesagt, er hat fast, ich habe gelesen, es gibt zwei Theorien. Einer sagt, er hat 999 Mal probiert und das hat dann 1000 Mal geklappt, ja, dass das geleuchtet ist. Andere sagen, es war mehr als 10.000 sogar, also so klar ist das nicht. Aber ihm wurde gefragt, ja, warum hast du nicht einfach abgegeben nach, ja, 2.000 oder 3.000 Mal? Und seine Antwort war, ja, ich weiß jetzt 10.000 Mal, wie das nicht klappt, ja. Also ich kenne das 10.000 Mal, wie das nicht klappt. Also der war halt so positiv drauf und der ist weiter drauf hingeblieben, um das Strom, was wir jetzt ja haben. Aber wenn ich habe nur gewundert, ja, wenn vielleicht mit dem Heiligen Geist da gewesen wäre, ja, wäre das Ding vielleicht in die dritte Mal schon da und die Versuche hätte er auch sparen können, denke ich, ja. Und deshalb denke ich, ist auch so wichtig auch mit dem Heiligen Geist geleitet zu werden, ja, weil sind die Sachen schon viel einfacher. Ist was auf die Welt irgendwie schwer ist, wird für uns irgendwie vereinfacht, ja. Ja, du versuchst das einmal, zweimal, hast du das im Griff. Der Heilige Geist hilft dir und dann musst du die ganze Stress dich sparen, ja. Ja, ich meine nur, ja. Deshalb. Ja, deshalb ist gut auch zu wissen, dass wir auch mit dem Heiligen Geist geleitet und Jesus ist in uns und er wird uns auch helfen, der steht bei uns und der hilft uns, ja. Das war auch so die Geschichte mit Elisa und Gehazi im Alten Testament, ja. Elisa war halt ganz kalm, ja, ihm gab keinen Stress, der konnte das besser sehen, ja. Und Gehazi kam dann mit wir müssen das machen und es gibt 10.000 oder ich weiß nicht wie viele Soldaten da war, ja. Aber es ist halt so ein Mann, der auch so eine geistliche Hinblick oder Hinsicht hat, ja. Wenn du siehst, was Gott vorbereitet hat, ja, dann bemerkst du, dass ja, du bist dann, ja, dieser Stress und alles, was drumherum ist, ist schon weg. Ja, du hast diese Friede von Gott, ja, du hast diese Friede, dass der Herr schenkt, ja. Und dein Gebet war halt so: Gott, öffne seine Augen, damit er das sieht, ja. Und wenn die Augen geöffnet waren, hat er dann die Engel gesehen, was in die geistliche Welt passiert, ja. Und deshalb ist auch so wichtig, wenn wir im natürlichen Design vielleicht nicht unter Kontrolle kriegen, ja. Wenn alles irgendwie, ja, zu viel, dann ist gut, auch ein bisschen so, nicht ein bisschen, aber halt so, zu Gott zu gehen und zu fragen: Hey Gott, ja, zeig's mir, was halt so los ist. Oder zu beten und auf dem Wort Gott zu stehen, ja. Weil der liebt uns und der wird die Sache nicht von uns verbergen, ja. Der zeigt uns auch, was da los ist, wenn wir an ihm kommt und anbeten und wir möchten, dass sein Reich auch weitergeht, ja. Also diese geistliche Aspekt, diese geistliche Augen, ist es halt so ein, ja, ist auch mein Gebet, und ich glaube, ist auch so was, was wir auch Gott fragen können, dass der uns da hilft, der uns die Sachen auch zeigt, dass wir das sehen, dass wir deine Friede sehen, seine Liebe, seine Friede, seine Freude, dass wir da dran stehen konnten und da bleiben können, ja. Ja, das wollte ich nur mir teilen heute, und ja, lass uns da bleiben. Amen. Mir kam gerade ein Satz in den Sinn, und dann interessanterweise fiel mir auch die Bibel ein, in der ich den Satz reingeschrieben habe. Das war: wir sind keine Verteidiger des Christentums, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und als mir das gerade so kam, da dachte ich, in welche Bibel habe ich das eigentlich reingeschrieben? Und siehe da, neues Leben. Und dann dachte ich so, ich bin ja nicht mal mehr Botschafter an Christi Stadt. Bin ich auch, aber ich bin ein Kind Gottes. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Söhne Gottes, das ist ja noch viel mehr. Aber weißt du, wenn wir Botschafter sind an Christi Stadt, dann kommen wir ja vom Himmel. Das heißt, wir sind aus dem Himmel. Wir sind hier auf dieser Erde, um Jesus zu verkünden. Um ihn den Menschen zu bringen. In einer Klarheit, in einer Ruhe. Wir haben es ja heute schon gehört, und das hat mich richtig getriggert so. Wir müssen gar nicht aufgeregt sein. Wir müssen nicht ängstlich sein. Wir sollten es auch gar nicht. Diese Sicherheit: ich bin aus dem Himmel, ich bin neu geboren. Mein Geist ist neu geschaffen. Und ich bin hier, um Jesus darzustellen, um ihn den Menschen zu bringen. Und nicht nur Jesus, sondern das, was er getan hat. Nicht nur den Menschen, den Mann, der mal auf der Erde gelebt hat, sondern er ist Gott. Er war Gott, er wurde Mensch und er ist Gott. Dieses Evangelium, wirklich um diese Botschaft als Botschafter auf die Erde zu bringen, dann weiß ich, was ich hinter mir habe, wenn ich Botschafter bin. Ich weiß, ich habe das Land hinter mir, aus dem ich komme. Das heißt, ich habe das Land hinter mir, ich habe den Himmel hinter mir. Um mich herum sind die Engel, die sind mein Schutz. Jesaja, glaube ich, oder Jeremia, fällt mir gerade nicht ein, Jeremia, glaube ich, ist es: steht kein Pfeil, der gegen euch gerichtet ist, wird euch treffen. Ja, natürlich, es wird Situationen geben, da müssen wir auch mal durch irgendwas durchgehen, aber Gott holt uns immer raus. Er ist der Herr. Jesus ist der, der auf die Erde kam, um uns alles zu geben, um uns bereit zu machen, den Himmel zu verkünden, den Menschen den Himmel zu bringen, um ihnen zu sagen, was Jesus getan hat, um ihnen zu zeigen, zu offenbaren, zu erklären, wenn sie Jesus als Herrn annehmen, was sie gewinnen. Nicht, was sie verlieren, wenn sie denken: oh nee, das kann ich nicht machen, dann darf ich das oder alles jenes nicht mehr. Weißt du, das ist dann eigentlich gar nicht mehr wichtig. Ich kann mich erinnern, als ich mich wirklich bekehrt habe, da war ich schon lange Christ und war schon lange als Erwachsener getauft, aber meine Bekehrung war später, das war wie ein komplettes Umdrehen. Ich habe meinen ganzen Bekanntenkreis abgebrochen, ich habe das schon mal erzählt, weil ich einfach, ich wollte so nicht mehr leben. Ich hatte nicht das Gefühl, mir fehlt etwas oder ich muss auf etwas verzichten. Ich wusste, ich habe jetzt was ganz anderes. Ich habe es jetzt endlich kapiert, ich habe es endlich erkannt. Ich bin Botschafter an Christi Stadt. Ich habe alles, mir steht alles zur Verfügung. Und was in Johannes, mich fasziniert Johannes Evangelium zurzeit so. Und zwar immer wieder dieses, Jesus weist ganz oft darauf hin, ihr bittet, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet und so weiter und so weiter und so weiter. In ganz vielen Texten zwischen Johannes 14 bis 17 steht das ganz häufig. Und an einer Stelle sagt er ganz deutlich, wenn ihr mich bitten werdet, werde ich euch geben. Das ist die einzige Stelle, die mir aufgefallen ist, wo er sagt, werde ich euch geben, damit der Vater im Himmel verherrlicht werde. Wir bekommen, damit der Vater im Himmel verherrlicht werde. Wir sind Botschafter hier. Wir sind Kinder Gottes auf dieser Erde. Wir sind Botschafter des Himmels. Und wir werden die gleichen Werke tun, die Jesus getan hat. Und darüber hinaus. Und darüber hinaus. Also da hört es bei mir dann schon auf. Nicht, dass ich das nicht tun will, aber ich kann es nicht mehr denken. Und darüber hinaus. Also lasst uns auch gerade stehen, lasst uns gerade laufen. Keine krummen Wege oder vielleicht mal ducken oder bücken, wenn es irgendjemandem nicht so passt, was wir sagen. Nein, wenn sie es nicht annehmen wollen, jeder hat einen freien Willen. Und wir sollten den Willen respektieren, weil Gott hat den Menschen einen freien Willen gegeben. Aber weißt du, der Heilige Geist wirkt doch längst, bevor wir irgendwo hinkommen. Er hat doch schon den Weg vorbereitet. Und wenn wir als Botschafter Jesu Christi auf diese Erde kommen und einfach geradeaus gehen und den Menschen verkünden, was wir zu sagen haben, das ist doch das beste Zeugnis. Wenn wir dann auch noch um Dinge bitten und die Dinge werden geschehen. Wenn wir Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Wenn wir Zeugnis geben für irgendetwas, was uns passiert ist, was wir bekommen haben, was uns geschehen ist. Wenn wir Zeugnis davon abgeben, die Menschen sind fasziniert. Also ich lese zum Beispiel gerne Bücher über Zeugnisse von Christen. Das erbaut mich enorm, weil dann denke ich immer, genau, das will ich auch noch. Also was ich noch will, ist diese übernatürliche Versetzung. Das ist wirklich das Nächste, da will ich unbedingt hin. Das ist, weißt du, es gibt Menschen überall. Und wenn jetzt ein Mensch irgendwo weit oben auf einem Berg wohnt alleine, ja, der muss auch von Jesus hören. Ja, da will ich hin. Ich will vor der Tür stehen. Ich will sagen, haben Sie vielleicht eine Tasse Kaffee für mich oder einen Schluck Wasser? Und dann will ich Ihnen das Evangelium bringen. Ist mir völlig egal, in welchem Land das ist. Für Gott ist nichts unmöglich. Wir haben es uns auch immer schon wieder gehört, wie einfach auch, ich glaube, das war mal Joshua Mills, der mal erzählte, dass er in Amerika war und gleichzeitig in China. Ich glaube, Joshua Mills hat das mal erzählt. Das will ich. Ich will das alles haben. Ich bin Botschafter vom Himmel. Und Gott ist nichts unmöglich. Also warum sollte mir als sein Kind etwas unmöglich sein? Aber ich muss ausgerichtet sein auf ihn. Das ist kein Hokuspokus. Ich lese sein Wort. Und das, was wir gehört haben, dass sein Wort ist die Wahrheit. Weil Jesus ist das Wort. Und genau so leben wir und so gehen wir und immer mehr und wir lassen uns überhaupt nicht abschrecken oder unterkriegen. Wir bleiben fokussiert. Wir gehen zielgerichtet einfach weiter und wir erwarten, weil wir einfach Gott die Ehre geben, weil wir ihn ehren, weil wir ihn in der Dreieinigkeit ehren, weil wir ihn an erste Stelle stellen, erwarten wir einfach, dass er sein Wort hält. wir ehren ihn und er gibt uns, so steht es in seinem Wort. Und wir nehmen. Amen. Ich will das auch haben. Ja, Gesundheit. Wir haben einen Auftrag, der sich Versöhnung nennt. Ja. Also das kam ja so, wo du gepredigt hast. Ja. Also was ein Botschafter tut, er tut versöhnen, ja, die Nationen versöhnen, ja. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, ja. Und an einigen Stellen heißt es, glaube ich, lasst euch mit Gott versöhnen, ja. Lasst euch mit Gott versöhnen. Die Menschen sind verletzt, ja. Sie sind verletzt, weil sie den Vater falsch vorgestellt bekommen haben vom Teufel, ja. Da wird immer gesagt, wenn irgendwas Schlimmes passiert, ja, warum kann Gott das zulassen? Man glaubt ja sonst nicht an Gott, aber in dem Fall ja schon. Warum lässt Gott das zu? Ja, und wir haben als Auftrag von Gott, denke ich, die Menschen zu versöhnen mit ihm, ihnen den Vater vorzustellen, ja, ihn zu zeichnen. Und das hat Jesus gemacht. Er hat gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, und er war berührt von Situationen von Menschen. Er hat den Menschen Heilung gebracht. Er hat den Menschen Befreiung gebracht. Er hat den Menschen einen Fokus gegeben, eine Vision für ihr Leben. Da ist jemand, der dich liebt. Da ist jemand, der für dich ist. Da ist jemand, der will, dass es dir gut geht. Da gibt es einen Vater, ja, der sich für dich interessiert. Da gibt es einen Gott, der für dich ist, ja, der Gesetze und Regeln erlassen hat, damit es uns gut geht, ja, der sein Wort gegeben hat, damit wir uns ausrichten können nach ihm, der uns den Fokus gegeben hat, auf Jesus zu schauen, ja, und der uns den Heiligen Geist gegeben hat, mit dem wir versiegelt sind muss er vorstellen, der Heilige Geist ist quasi so eine Art Vorschuss, ja. So heißt es, kann man so übersetzen, es ist ein Vorschuss auf unser Erbe, und der Heilige Geist hat in uns Wohnung genommen. Ja. Wir sind ausgerüstet mit Gott selber in uns. Ja, der Heilige Geist will uns erfüllen und er will durch uns fließen und strömen. Er will seine Liebe ausbreiten. Ja, das sind ja die Früchte des Geistes. Die erste Frucht ist Liebe, die fließt einfach, ja, das heißt, die ist ausgegossen in unser Herz, und dann, wo will sie hin? Aus unserem Herz raus in die Welt, raus in die Welt, weil das, was Menschen brauchen, ist Liebe, ja, das ist wirklich diese selbstlose Liebe. Sie müssen hören, da ist jemand, der hat sich hingegeben für euch, ja, um euch frei zu machen, ja, der hat sich ans Kreuz schlagen lassen aus Liebe. Jesus sagt selber, niemand hat mehr Liebe als der sein Leben gibt für seine Freunde, und er hat uns Freunde genannt, ja, er hat uns, es heißt, er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren, ja, ja. Er hat uns geliebt, ja, und liebt uns immer noch, ja. Und diese Liebe, die will raus in die Welt, die Liebe will raus in die Welt, ja. Und wodurch kommt die Liebe? Wir sind Botschafter aus dem Land oder aus dem Reich der Liebe, ja. Ja, und wir verbreiten diese Botschaft, Gott ist gut, ja. Gott ist gut, ja. Und Gott ist größer als unser Problem. Und Gott hat dir Ausrüstung gegeben, ja, wie du die Welt meistern kannst, ja. Er hat dich autorisiert mit Kraft. Er hat dich autorisiert mit seinem Wort. Er hat dir Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Also, tu's doch einfach, ja. Tu's doch einfach, ja. Ja, ja. Ich wurde heute so inspiriert, als ich so mit Gott im Disput war, an den Dieselskandal. Erinnert euch noch, ja, das ist ja ganz raffiniert. Da wurde eine Software gemacht, ja, die erkannt hat, wenn du auf diesem Teststand bist, dass du dann keine, also nur saubere Abgase oder wie auch immer, ist ja auch ganz egal, ja. Und wenn du dann ins freie Gelände gehst, dann kannst du wieder mehr Dreck machen oder so ungefähr, ja. Also raffinierte Software. Und ich glaube, bei Christen ist es häufig auch, ja, wenn sie auf diesen Teststand im Gottesdienst fahren, ja, da läuft diese Software, ja, keine Abgase produzieren, ja, alles Halligalli, ja, keep smile, ja, und dann geht's raus in die Welt und da wird wieder gepulvert, ja, da kommt wieder, ich sag's mal jetzt überspitzt, ja. Aber Gott hat uns mit seinem Heiligen Geist, sag ich mal jetzt, infiltriert, ja, übernommen, ja, oder will uns übernehmen, oder das Angebot steht, lass dich übernehmen. Das Angebot steht, lass dich von dem Heiligen Geist übernehmen. Lass dich übernehmen. Und jeder von uns hat nach wie vor noch den freien Willen, auch wenn du schon Christ geworden bist, hast du immer noch den freien Willen. Und mir ist so aufgefallen, als die Sabrina dieses Wort Gehorsam ausgesprochen hat, ja, da wurde es dann plötzlich so ganz unwirklich still im Raum, ja. Gehorsam ist eigentlich jetzt gar nicht so was arg Schlimmes, das ist eigentlich das, was uns frei macht. Und eins meiner Hauptgebete zur Zeit ist immer wieder, gib mir ein gehorsames Herz, weißt du, du musst es ja nicht selber produzieren, weil Gott macht es ja in uns, das ist ja der Deal, ja. Du sagst ja und er macht es in dir, ja. Und du sagst immer wieder ja, sag Jesus, ich glaube an dich, ich glaube an dein Wort und du machst es in mir. Und er macht es dann auch in dir, ja. Und wenn Johannes sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, ja, dann ist es ja der nächste Deal, also fang an zu bitten, ja. Oder ich will mal sagen, sei einfach ehrlich mit Gott, ja, sei einfach ehrlich, ja, ja, wenn du zum Beispiel Freude brauchst, ja, und keine Freude hast, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du gewesen bist, als du mies drauf warst, ich habe keine Ahnung, vielleicht kannst du das mal demonstrieren, das würde mich sehr interessieren, ja, ich weiß, wie ich drauf bin, wenn ich mies drauf bin, aber es kommt ja kaum noch vor. Aber da ist ein Deal, weißt du, wenn du es nicht kannst und Jesus sagt ja selber, ohne mich könnt ihr nichts tun, also ist gar nicht so schlimm, das nicht zu können, aber das Vermögen ist ja in uns durch den Heiligen Geist, ja, und der glaubt, dem ist alles möglich, sagt Jesus, ja. Du brauchst also nicht so eine Software, die läuft, ja. Also ich sag mal, diese christliche Software, ja, wo man alle erkennt, der ist jetzt Christ und der klatscht in dem richtigen Moment und weiß, wie das Halleluja-Gesicht aussieht, ja. Und weiß auch, wie es ist, wie man sich benimmt, wenn der Heilige Geist kommt, ja, wenn man dann anfängt zu zittern und so. Ja, das, ja, das läuft schon manchmal so, ne? Aber Gott ist ja größer als das, weißt du. Du brauchst ja diesen ganzen Sermon nicht. Das Einzige, was du brauchst, ist ja Gott, ja. Und er hat ja das angeboten, ja, und das ist ja der Deal, deswegen habe ich mich unter Umständen oder deswegen habe ich mich bekehrt, ja, weil da gibt es einen Deal, der einfach größer ist als das, was mir möglich ist, ja, und ist so eine Stelle aus dem Alten Testament und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Das ist stark, ich finde das stark. Ja, wenn wir, wo ihr Lobpreis gemacht habt, da war diese Wolkensäule, war da, die ist im Raum, macht sie breit. Gott kommt einfach so, ja, einfach, weil wir ihn anbeten, ja, weil er uns liebt, ist Gott einfach da und will uns abfüllen, ja, und will uns abfüllen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete Mose von Angesicht zu Angesicht, ja, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und das haben wir, du kannst mit Gott reden, weißt du, und du kannst ihm alles bringen, ja. Manchmal sieht man es so in Filmen, wenn irgendwelche Pfarrer beten oder so, die haben dann plötzlich eine ganz andere Sprache, die reden so ganz altmodisch dann, und das ist sehr komisch, weil Gott ist, glaube ich, nicht komisch. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht komisch ist. Ja, also tu das doch weg und sag, Herr, nimm mich ganz, ja, ich will übernommen werden von dir, Heiliger Geist. Ich will einfach gefüllt werden von dir, Heiliger Geist. Ich will nichts anderes mehr. Ich will dieses Jesusleben. Und ich brauche keine billige Kopie von einem Jesusleben. Ich brauche das echte Jesusleben, ja. Und Jesus hat sich uns vorgestellt, ja. Und du kannst ihn nehmen. Du kannst dich immer wieder überprüfen. Habe ich dieses echte, ja? Oder tue ich nur, als ob es echt wäre, ja? Ja. Und wir haben das Echte hier und du kannst es einfach nehmen, ja? Ja? Und dann heißt es noch, sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Und ich glaube, er hat noch das bessere Teil erwählt als das, was Mose hat, ja? Weil Mose ist nur ab und zu, oder weiß nicht, wie oft er da im Zelt war, aber der Josua ging gar nicht mehr raus, ja? Und das will ich eigentlich. Ich will gar nicht mehr raus aus diesem Zelt. Und ich glaube, das wollt ihr auch alle, ja? Ja, nicht mehr aus diesem Zelt raus, ja, wo der Heilige Geist ist, ja, eine Basis, eine Plattform für den Heiligen Geist, ja, ja, wie so ein, da gibt's doch diese Kreuzer, wo die Flugzeuge draufstehen, ein Schiff, auf so ein Schiff, ja, wie heißen die? Flugzeugträger, genau, ja. Wie so ein Flugzeugträger, ne, für den Heiligen Geist. Du schwimmst im Meer der Welt, ja, und du bist wie so ein Flugzeugträger, ja. Ich hab, glaube ich, gestern und vorgestern diesen Traum gehabt, da ist so eine Boje ausgesetzt worden, ja, und da stand drauf, Jesus rettet dich, ja, greif zu oder so ähnlich war das. Ich habe es dir erzählt, ne, dieser Traum, ne? Das war so, ganz eindrücklich, weißt du, wir sind diese Rettungsboje in dieser Welt oder wie du sagen willst, oder dieser Flugzeugträger des Heiligen Geistes, gefällt mir nicht besser, ja. Und dann sind wir da, die Welt mit Gott zu versöhnen, ja, dem Vater vorzustellen, ja. Ja, das Evangelium vorzustellen, die gute Nachricht, das ist ja eine gute Nachricht. Es ist keine Nachricht, wofür du dich schämen musst. Es ist eine gute Nachricht, ja. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen, ja. Er ist gekommen, um uns gesund zu machen. Und er ist gekommen, um uns zu füllen, ja. Zu füllen, ja. Ja, zu füllen. und auch nicht nur so ein bisschen, ja, weißt du, immer nur so, ja, das reicht jetzt, ja, 2 Stunden Gottesdienst reicht, Gott will dich ja noch viel mehr füllen, ja, der kauft die Zeit, weißt du, Gott sagt in seinem Wort, kauft die Zeit aus, aber ich weiß, dass Gott die Zeit mit uns, die er hat, auskauft, ja, und jedes Mal, wenn du raustrittst, dann ist halt Gott gerade jetzt nicht an dir dran, ne? Aber ich will auch die Zeit mit Gott auskaufen, ja? Ich will die Zeit mit Gott auskaufen, ja? Weil er ist es wert, weißt du, das ist der Schatz im Acker, den wir alle gefunden haben, ja? Und den wir um nichts in der Welt mehr hergeben wollen, ja? Ja, weil es uns gut geht, ja? Weil Gott uns füllt mit Liebe, mit Freude, ja? Mit Freundlichkeit. Sehr viel Geduld. Ja, es kommt ja alles aus ihm, ja. Es kommt alles aus ihm, ja. Es kommt alles aus ihm. Ja, nimm doch einfach nochmal gerade auf, ja. Nimm doch einfach nochmal gerade auf. Vielleicht können wir auch nochmal aufstehen, ja. Weil Gott will dich einfach füllen, ja. Er will dich einfach füllen, ja. Er will dich einfach füllen. Gott will dich einfach füllen, ja. Ja. Gott will dich einfach füllen, ja. Ja. Ja, ja, wenn du mal deinen Nachbar anfasst, ja, und dann lassen wir es hier mal durchrauschen. Ihr müsst euch dort auch noch verbinden. Ja, ja, ihr müsst euch dort auch noch verbinden. Ja, genau, schließt die Lücken. Ja, und jetzt lässt man seine Kraft nach rechts fließen, nach rechts, ja, ja. Und seine Kraft nach links fließen, ja, ja. Und wisst ihr, ich hab in meinem früheren Leben festgestellt, je öfter du dich übst mit Trinken, umso mehr, pass auf, umso mehr verträgst du, gell? Umso mehr verträgst du, ja? Wenn du mal anfängst mit dem Betrinken, da ist es doch schwierig, da liegst du gleich nur am Tisch, ne? Aber so, wenn du mal ein halbes Jahr geschult bist, ja, dann läuft das schon viel besser, ja? Ja? Und Gott fragt dich einfach, wie viel kannst du vertragen, ja? Wie viel kannst du vertragen? Wie viel kannst du vertragen, ja? Wie viel kannst du vertragen? Auch hier im Livestream, ja? Ja? Schließ die Lücken, ja? Schließ die Lücken. Und so einfach ist es, Gott auch gehorsam zu sein, weißt du? Das ist der erste Schritt zum Gehorsam. Gott sagt, werde nicht voll süßen Weines, sondern voll Geistes. Leben in der Feuersäule. Also das ist eine gute Übung und die müssen wir nicht nur hier machen, die können wir zu Hause auch machen. Und wenn du sagst, da kann ich niemand die Hand auflegen, da bin ich alleine. Oder wenn dein Ehemann oder deine Ehefrau gerade nicht will, das macht auch nichts. Weil dann holst du dir das Wort, das im Regal steht, weißt du, weil dort verstaubt es nur. Dann holst du das raus und dann legst du deine Hand drauf. Du schlägst auf und legst deine Hand drauf. Und weißt du was, der Heilige Geist kommt so und füllt dich. Da brauchst du nämlich gar niemand, der dir die Hand auflegt, da brauchst du gar niemand, wenn du alleine bist, dann nimmst du einfach das Wort, weißt du was? Und wenn du das Wort aufschlägst, dann begegnet dir nämlich Gott, weil jedes Mal, wenn du das Wort aufschlägst und sagst, Heiliger Geist, dann tut der nämlich sein Werk. Und dann ist der am Würgen, weißt du, und dann schließt er dir das auf, und es ist so wichtig, das Wort zu kennen, weißt du, wenn wir das Wort nicht kennen, kennen wir Jesus nicht. Weißt du, wenn wir das Wort nicht kennen, dann kann der Heilige Geist uns nicht füllen. Weißt du, dann kann uns irgendjemand was erzählen. Weißt du, ich kann dir alles Mögliche erzählen. Aber wenn du das Wort nicht kennst, dann kann der Heilige Geist dir nicht zeigen, dass das wahr ist, was ich sage. Aber wenn du das Wort kennst, machst du was für eine Kraft auf dem Wort ist. So eine Kraft, weißt du, ist ganz wichtig. Ganz wichtig, wie wollen wir den Auftrag ausführen? Wie wollen wir denn das Evangelium bringen? Weißt du, heute Abend ist mir das so klar geworden. Du kannst nicht sagen, ich liebe Jesus. Jesus, ich liebe dich. Und lässt das Wort, das geschriebene Wort im Bücherregal stehen. Irgendwas stimmt da nicht. Weil wenn Jesus das Wort ist und du liebst Jesus, dann liebst du das Wort. Dann liebst du das Wort und dann wird das Wort nicht mehr von deiner Seite rücken. Und wenn du das Wort liest, wenn du das Wort kennst, wenn du dich mit dem Wort beschäftigst, dann hast du das Wort immer da, griffbereit, weißt du, griffbereit in deiner Tasche. Immer was zu naschen. Immer was zu naschen. Weißt du, ich habe auch schon zu Zeiten gehabt, da habe ich dann lieber irgendeine Predigt mir angehört, als die Bibel aufgeschlagen und das Wort so persönlich gelesen. Und das ist gut. Du kannst ganz viel hören, lernen, Offenbarung kriegen von einer Predigt, die aus dem Wort kommt. Aber wenn du das Wort nicht kennst, dann bist du in Gefahr. Dann bist du in Gefahr. Dann vertraust du nämlich den Sprechern und nicht dem Heiligen Geist, der dich durch das Wort führen kann und leiten kann. Und deswegen, schon deswegen alleine ist es so wichtig, das Wort zu kennen, das Wort zu lieben. Das Wort und nochmal das Wort. Weil am Anfang war das Wort und am Ende ist das Wort. Und dazwischen ist das Wort. Und das Wort ist einfach meines Fußes Leuchte. Amen. Amen. Amen. Amen.